von Sauberkeit im Darm und guten Bakterien. Wir wollen uns vor Schlechtem schützen. Kaum jemand hätte freiwillig gerne Salmonellen oder einen gemeinen Helicobacter. Auch wenn wir sie noch nicht alle kennen, unser wichtigster Schutz ist Sauberkeit. Wir sind vorsichtig bei rohem Essen, küssen nicht jede fremde Person, die wir treffen, und waschen Krankheitserreger heiß weg. Doch Sauberkeit ist nicht immer das, wofür wir sie halten. Sauberkeit in einem Darm kann man sich in etwa so vorstellen wie Sauberkeit in einem Wald. Selbst die ambitionierteste Putzperson würde hier keinen Wischmopp austesten. Ein Wald ist sauber, wenn ein Gleichgewicht nützlicher Pflanzen herrscht. Dabei kann man nachhelfen. Man kann neue Pflanzen dazusetzen und hoffen, dass sie anwachsen. Außerdem kann man sich wertvolle Lieblingspflanzen aussuchen und sie so pflegen, dass sie sich vermehren und größer werden. Manchmal gibt es fiese Schädlinge. Dann muss gut abgewogen werden. Geht gar nichts mehr, kommen die Chemiekeulen zum Einsatz. Pestizide wirken wahre Wunder gegen Schädlinge, aber man sollte sie nicht gleich wie Deo benutzen.